sehen Sie in der heutigen Folge von Hitlers Helfer, Alfons Wannenbichler. Augenzeugenberichte bestätigen. Hitler war auch kein besonders talentierter Mittelstürmer. Deshalb war er Zeit seines Fußballerlebens auf die präzisen Zuspiele des Braunauer Rechtsaußen Alfons Wannenbichler angewiesen. Alfons Wannenbichler. Braunauer Rechtsaußen Alfons Wannenbichler. Alfons Wannenbichler. Braunauer Rechtsaußen Alfons Wannenbichler. Braunauer Rechtsaußen Alfons Wannenbichler. Braunauer Rechtsaußen, Alfons Wannenbichler.